ist auf! Funke, nimm es hier auf! Weißbier! Wir müssen es gehen! Weißbier! Vorbei! Vorsicht! In unserem Tablon! Wir sind auf! Wir sind auf! Wir sind immer! Wir sind immer! Wir sind vor uns! Wir sind immer! Weißbier! Wir müssen es gehen! Weißbier! Vorbei! Vorsicht! Wir fahren schwarz, wir fahren rot, wir schicken, wir verbringen tot. Freiheit für uns am Ende, lass uns uns alle alleine. Weißbier, wir müssen gehen. Weißbier, weißbier.